5 Fuß, Father Time, my bed. Entschuldige, junge Frau, dass ich Sie hier so öffentlich. Mein Name ist Techtmeier, ist angenehm. Ich hätte Sie eine Mitteilung zu machen. 5 Fuß, Father Time, my bed. Ja, siehste. Junge, da staunen Sie. Man kommt hier so einfach ein Herr aus Deutschland und spricht so ganz selbstverständlich. 5 Fuß, Father Time, my bed. Wie doch nicht? 5 Fuß, Father Time, my bed. Ja, nun, das ist ja ein Ding, ne? Ist von hier weg, stammt aus der Gegend und versteht die eigene Sprache nicht. Das habe ich aber nun wirklich fließend auswendig gelernt. 5 Fuß, Father Time, my bed. Das heißt auf Deutsch, ich spreche kein Thailändisch. Herrschaft, Sie wissen ja gar nicht, was Sie für ein Schwein gehabt haben, dass ich jetzt überhaupt hier bin. Denn ehrlich, weil wie ich diesen Urlaub unterschreiben lassen wollte in der Firma, nicht bei dem blöden Kapelzig, nicht unseren Abteilungsleiter. Nee, hieß es, im Moment hätten wir so viel Aufträge, da würde er auch die mieseste Krücke noch brauchen. Ja. Naja. Ich erstmal beim Betriebsrat, nicht, und dann beim Alten persönlich. Nicht, aber der auch, ja, ich könnte doch genauso gut in 4 Wochen fahren. Nein, ich sag, das geht nicht. Nicht, weil das eine Gruppenreise ist, die eigentlich schon voll war. Nicht, und sensationell preisgünstig. Nicht, und da könnte ich nur ausnahmsweise für einen Besoffener einspringen. Nicht, weil der hatte nach seinem Unfall wohl noch etwas Alkohol an seinem Steuer. Nicht, und er musste ausgerechnet jetzt absitzen, wo gerade der Fluch losgehen sollte. Nicht, und dadurch könnte ich für einen Apfel und ein Ei in diesen Bangkok. Bangkok, sagt der Alte, und sieh, da machte der auf einmal ein Gesicht, als wenn Bangkok was zum Essen wäre. Nicht? Vorhäusig so mit der Zunge über den Lippen. Ich sag da, ja, was wollen Sie denn? Kriegt er vielleicht also Augen, so ein richtig feuchter Glanz da drin. Ich sag da, was wollen Sie denn auch ausgerechnet in Bangkok? Ich sag, ja, was will man in Bangkok, nicht? Ist ja eigentlich klar, ne? Mal so gucken. Ja, grinst er so? Sagt er nur gucken oder auch richtig? Ja, ich sag richtig auch, ne? Ich meine, so gut ich das kann in die 14 Tage, ne? Nicht, aber, ach, da meint er, da soll ich mir keine Sorgen machen, ne? Und bot er mich erstmal Platz an, da sagt er, ich brauchte nicht denken, da wären in Bangkok, da wären schon die älteste Knaben wieder munter geworden. Nicht, und was denn unsere Mama dazu sagen täte? Ich sag, ja, die käme ja nicht mit. Und das fand er dann auch sehr richtig. Ich sagte, er wird ja auch nicht eine eigene Bierpulle mitnehmen, wenn er zum Sektfrühstück eingeladen wäre. Naja, wusste ich zwar nicht genau, was er damit meinte, aber wenn man Urlaub haben will, ist ja immer besser, wenn er recht hat. Ne? Und dann sagt er so, ah, Bangkok, das soll ja ungeheuer sein, da gäbe es sogar 13-jährige Chinesinnen. Jawohl, sage ich, ist klar, nicht? Also, Chinesinnen gibt es ja häufig in Asien. Ich, und die 13-Jährigen, nicht? Das wird höchstwahrscheinlich der Jahrgang 61, 62 sein. Nicht? Und meine auch am liebsten käme er gleich mit, nicht? Weil das ja auch alles da viel billiger wäre wie in Düsseldorf. Nicht? Und täte man nicht immer so viele Bekannte treffen. Ich sag, jawohl, Chef, ist denn der Urlaub genehmigt? Ja, sagt er, aber nur unter einer Bedingung. Dass ich ihm hinterher müsste ihm genau erzählen, wie alles gewesen war. In alle Einzelheiten. Ich sollte ruhig um meine Arbeitszeit so eine Stunde raufkommen bei ihm. Ich sollte aufpassen, dass ich mir keine Kriegsverletzung hole. Ich da nicht. Ja. Nicht noch mit goldenen, verwundeten Abzeichen nach Haus käflich. Und da kichert er sich am Tod bei. Ne? Naja, ich schön mitgelacht. Und dann hatte ich meinen Urlaubszettel. Ja, und jetzt stehe ich hier, ne, und bin aber ganz schön angeschmiert. Nicht? Die anderen tun sich amüsieren. Nicht? Und ich kann für meinen Arbeitgeber alle Einzelheiten. Nicht? Und die erste ist das, ne, ehrlich Sie, also dass diese Thailänder das höflichste Volk der Erde sind. Das merken Sie schon am Flugplatz. Nicht? Da haben sogar der Gepäckträger alle auf der Jacke stehen, bitte kein Trinkgeld. Nicht? Und ich meine, wenn man so höflich in mich hineinruft, nicht, dann schalle ich ja genauso wieder heraus. Ne? Ja. Der Junge hat meinen Koffer geastet, nicht, und ich habe ihn dafür seinen Wunsch erfüllt, nichts mehr gegeben. Ne? Und da hat er sich auch so drüber gefreut, ne? Guckt er mich so nachdenklich im Gesicht. Und dann fragt er, Massage? Also Sie, der Mann hat dann auf einen Blick erkannt, wo mich der Schuh drückt. Nämlich in der Schulter, nicht? Bis Glieder reißen, nicht? Und da hat er unser Dr. Koppenströter 3 Jahre für gebraucht. Ne? Und dann erkennt hier so ein Mann des Volkes nur mit der Augendiagnose. Na ja, nun wollte ich mir natürlich nicht von erstem besten Gepäckträger da durchkneten lassen. Und deshalb sage ich, jawohl, bitteschön, danke, nein. Weil ich ja auch erstmal das Klima probieren wollte, nämlich Sie, wenn Sie hier aus diesem tiefgekühlten Flugplatz rauskommen, Junge, das schlägt Ihnen aber entgegen wie so ein feuchtwarmen Umschlag. Ja, und dann bin ich auch nicht für die Gesundheit hier, sondern für einen Urlaub. Und natürlich für die Einzelheiten. Ja, jetzt Bangkok selbst. Das ist so, als wenn einer die Stadt genommen, an den Küchentisch gelegt und so mit Nudelholz breit gerollert nach alle Richtungen. Und deshalb liegen die Einzelheiten auch alle ganz weit voneinander entfernt. Und wer die Stadt mit den Füßen begucken will, Junge, der ist aber nach Fahrstunden wirklich reif für eine Passage. Und zwar eine Beine. Ich habe das selber ausprobiert, nur mal diesen berühmten Marmortempel zu finden. Hatte mir einer gesagt, weil ich ja auch diese eingeborenen Schrift nicht so ganz gut lesen kann, am besten könnte man sich an diese riesige Kinoreklame zurechtfinden, die hier überall rumhängen. Nicht, soll ich am besten aus dem Hotel raus, nicht bis zu so einer Gräfin Dracula, die da mit ihren Vampirzähnen zugange ist, genau neben Adam und Eva. Die sollte ich links liegen lassen, bis zu Burt Lancaster, nicht, der da so ein Mädchen ganz in Tonbänder eingewickelt hat. Nicht, und da um die Ecke rum, da tät der Anthony Quinn so ganz traurig gucken. Nicht, und soll ich in die Richtung von die Leiche, die vor denen liegt, da käme ich an 2 Riesenohren. Und dann brauchte ich nur noch das rechte Ohrläppchen über den linken raus verlängern. Ja, und auf die Tour bin ich hier direkt zum Bahnhof gekommen. Dass die natürlich für jeden Film mehr Plakate hinhängen. Nicht so, mein Heidi. Da kann ich jetzt meinem Chef von Schienenverkehr was erzählen. Da wird er Spaß haben. Ja, dann wollte ich mit der Taxi wieder zurück. Was mir aber auch weitestgehend oder weitestgehendst, ne, ist mir das in der Hose gegangen. Weil sie ja mit so einem Fahrer den Fahrpreis vorher aushandeln müssen. Wofür meine Beherrschung der Landessprache doch wohl nicht so ganz schön genug war. Ich habe mir gefragt, ob er vielleicht Englisch kann. Nee. Ich sag, da sind wir wieder quitt. Ich nämlich auch nicht. Darauf konnte ich sagen, was ich wollte. Der verstand immer nur Massage. Nee, und da wollte er mich hinbringen. Und sie, da war ich dann so leid. Ich bin hinten an der Kiosk. Ich hab mir hier so Karte gekauft mit so einem Tempel drauf. Den Herr hier gezeigt, der mit dem Finger auf mich. Ich mit dem Backen so seinen Auspuff nachgemacht. Und jetzt will er mich mit seiner 2-schläfrigen Lambretta hier, dass wir wenigstens noch eine Religion abhaken können. Ah.